Bitte fick mich. Bitte fick mich. Bitte fick mich. Bitte fick mich. Bitte fick mich. Bitte fick mich. Bitte fick mich.

Kristalle, Kristalle, die sind 5 bis 8 Zentimeter lang. Das ist pures Glas. Kristalle, Kristalle, Kristalle, die sind 5 bis 8 Zentimeter lang. Das ist pures Glas.